1. Von David. Zu dir, Herr, erhebe ich mein Ziel und richte mein gesamtes Vertrauen auf dein Handeln. 2. Mein Gott, ich verlasse mich auf dich, lass mich daher nicht gedemütigt werden und erlaube meinen Feinden nicht, über mein Niederlage zu triumphieren. 3. In der Tat wird niemand beschämt, der geduldig auf dich hofft, warin die Genogen schande erleben, die one Rechmassigen grund die true Breschen. 4. Herr, sage mir dein Wege und unterweise mich in den Faden, die du für mich vorgesehenest. 5. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir Rettung bringt, und auf dich wort ich den ganzen Tag. 6. Gedenk deiner Barmherzigkeit und deiner Gnade, Herr, die deine Eigenschaften bereit sieht uigkeit her dein Wesen bestimmen. 7. Erinnere dich nicht an die Sünden meiner Jugend oder an mein Übertretungen, sondern gedenk meiner nach deiner Gnade und am deiner Gut willen. 8. Die der Herr gütigen gerecht ist, weist den Sünden den richtigen Weg und ermöglicht ihnen ein Imkehr. 9. Erleitet die Demütigen dazuen, nach dem recht zu handeln und unterweist die Bedürftigen in seiner Lebensführung. 10. Alfe des Herrn sind geprägt von Gnade und Treue für Gene, die seinen Bund und sein Gebot gewissenhaft befolgen. 11. M. der Ere deines Namens willen, Herr, vergib mir mein Schuld, obwohl es ich außer ordentlich groß ist. 12. Where is der Mensch, der dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet? Gott wird in über den Weg belehren, den erwählen soll. 13. Ein solcher Mensch wird in wohligen Leben und sein Nach kommen werden das Land als Rechtmassigen Besitz erhalten. 14. Der Herr pflegt ein Vertrag Gemeinschaft mit denen, die in Furchten, und offenbart ihnen die Bedeutung seines Bunds. 15. Mein Organ sind standig auf den Herrn gerichtet, denn ist es, der mein Fass aus der schlinchte Gefahr befreien wird. 16. Wenn die dich mir zu und sei mir nädig, die ich mich in einer Situation der Einsamkeit und des Elends befind. 17. Befrei mein Herz von seinen Angsten und führe mich sicher aus der Bedrängnis heraus, in do ich steck. 18. Betracht mein Elend so mein Musel und gewahr mir Vergebung für all mein Sünden. 19. Beerbacht mein Feinde, deren Ansal stetig wachsten die Ming mit einem ungerechten und heftigen Hass verfolgen. 20. Beware mein Leben und rette mich, lass mich nicht beschamt werden, die bei dir Schützen Zuflucht gesucht habe. 21. Mogen Unschuld und Aufrichtigkeit mich schützen, warend ich volle Erwartung auf den Eingreifen hoff. 22. O Gott, erlose das Volk Israel aus all seinen Noten und befreie es von jeder Form der Bedrängnis.